Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam. Diese paradiesischen Gegend, die sagte mir, diese Jahreszeit der Ursache, mit aller Fliegende und ein aufschauendes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten und man möchte zu meinem Käfer werden. In dem Meer von rohen Gerüchten herumschwimmen und alle seine Nahrung darin finden zu können. Du machst es gut. Du machst es gut. Du machst es gut. Du machst es aber so gut. Kommst du da drin jetzt? Noch immer mal, noch einmal, noch immer mal, noch einmal. Du machst es so gut, wunderschön. Du machst es so gut, ja?